geht es weiter mit dem 7. Kapitel und das heißt die Wunderohren. Im Inneren der Höhle stellte der gute Riese das kleine Sophiechen wieder auf die Platte des gewaltigen Tisches. »Fühlst du dich denn auch schön kuschelig warm in deinem Nachtgewand?« fragte er, »oder frierst du Zähne, Klapper, Bibber, Zitter?« »Mir geht's gut«, sagte Sophiechen. »Ich muss immer auf und zu und immer zu an deine arme Mutter denken«, sagte der Guri, »und an deinen armen Vater. Die werden jetzt im ganzen Haus herumrennen und rufen, Sophiechen, wo bist du, Sophiechen, wo bist du?« »Ich habe aber gar keine Mutter und auch keinen Vater«, sagte Sophiechen. »Die sind beide gestorben, als ich noch ein Baby war.« »Ach, du armes, kleines Dingelchen«, rief da der Guri, »und fehlen sie dir nicht schrecklich?« »Nein, eigentlich nicht«, sagte Sophiechen, »ich hab sie ja gar nicht gekannt.« »Das macht mich so traurig«, sagte der Guri und rieb sich die Augen. »Sei nicht traurig«, sagte Sophiechen, »um mich macht sich kein Mensch große Sorgen. Das Haus, aus dem du mich mitgenommen hast, ist nämlich ein Waisenhaus. Die Kinder in dem Haus sind alles Waisenkinder.« »Weise Kinder? Bist du auch ein weises Kind?« »Ja, ich bin auch ein Waisenkind.« »Wie viele seid ihr denn da in dem Waisenhaus?« 10, sagte Sophiechen, 10 Mädchen.« »Bist du da gern gewesen?« fragte der Guri. »Oh nein, sehr ungern«, sagte Sophiechen. »Die Heimleiterin heißt Frau Hauerbatz, und wenn die einen erwischt bei etwas Verbotenem, zum Beispiel wenn man nachts aus dem Bett aufsteht oder wenn man seine Anziehsachen nicht schön ordentlich zusammenlegt, dann bekommt man eine Bestrafung.« »Und was hast du gekriegt, wenn du von ihr eine Bestrafung bekommen hast?« »Sie hat uns für einen Tag und eine Nacht eingesperrt in den stockdunklen Keller und wir bekamen da nichts zu essen oder zu trinken.« »So eine gemeine Hexe«, rief der Guri. »Das war wirklich grausam«, sagte Sophiechen. »Wir hatten schreckliche Angst davor. Da unten gibt es nämlich Ratten. Man konnte hören, wie die da herumhuschten.« »Diese dreckigen Ekelflitzviecher«, rief der Guri aus. »Das ist das Widerlichste, was ich seit Jahren gehört habe. Du machst mich so traurig, wie ich noch nie gewesen bin.« Als er das sagte, kullerte ihm eine riesige Träne, die einen ganzen Eimer gefüllt hätte, über die Backe und fiel mit einem Platsch auf den Boden, wo sich eine richtige Pfütze bildete. Sophiechen sah das mit Verwunderung. »Was für ein komischer Riese ist das doch«, dachte sie, »und wie schnell seine Laune sich ändert. Eben sagt er noch zu mir, ich hätte Gips statt Grips im Kopf und rede Quatsch und Quark, und nun weint er dicke Tränen um mich, weil Frau Hauerbatz mich in den Keller eingesperrt hat.« »Was mir am meisten Sorgen macht«, sagte Sophiechen, »ist, dass ich in dieser schaurigen Höhle nun anscheinend mein ganzes Leben bleiben soll. Das Waisenhaus war ja schlimm genug, aber da musste ich ja nicht für immer bleiben, verstehst du?« »Das ist meine Schuld«, sagte der Guri, »denn ich habe dich ja mitgenommen.« Dabei quoll ihm eine neue, eimerfüllende Träne aus dem Auge und platschte zu Boden. »Aber jetzt fällt mir ein, dass ich ja gar nicht so lange hierbleiben werde«, sagte Sophiechen. »Doch, das geht leider nicht anders«, sagte der Guri. »Doch, das geht leider ganz und gar anders«, sagte Sophiechen. »Die Muskelprotze da draußen werden mich ja doch einmal erwischen und zum Kaffeetrinken vernaschen.« »Das lass ich niemals zu«, sagte der Guri. Für eine Weile war es mucksmäuschenstill in der Höhle. Dann sagte Sophiechen, »Darf ich dich etwas fragen?« Der Guri wischte sich mit der Hand die Tränen aus den Augen und schaute Sophiechen aufmerksam an. »Schieß los«, sagte er. »Erzähl mir doch bitte, was du letzte Nacht bei uns im Dorf gemacht hast. Warum hast du das lange Trompetendings bei den Gentings ins Kinderzimmer hineingehalten und dann durchgepustet?« »Aber hoppla«, rief der Guri und richtete sich in seinem Stuhl auf. »Da ist aber jemand neugierig wie ein Nasewaisenkind.« »Und der Koffer, den du bei dir hattest«, fragte Sophiechen, »wozu hast du den gebraucht?« Der Guri musterte argwöhnig das kleine Mädchen, das im Schneidersitz vor ihm auf der Tischplatte hockte. »Du fragst mich aber nach den allergeheimsten Sachen aus«, sagte er, »das sind Geheimnisse, die noch niemand gehört hat.« »Ich erzähl's auch keinem weiter«, sagte Sophiechen. »Keiner Menschenseele, Ehrenwort? Ich könnte es ja auch gar nicht verraten, weil ich doch mein ganzes Leben lang hier bei dir sein muss.« »Aber vielleicht erzählst du es den anderen Riesen.« »Auch nicht«, sagte Sophiechen. »Du hast selber gesagt, die fressen mich auf, so wie sie mich entdeckt haben.« »Das tun sie auch«, sagte der Guri. »Du bist ja auch ein menschliches Lebewesen und menschliche Lebewesen schmecken den Riesen wie Erdbeeren mit Sahne.« »Aber wenn die mich auffressen, sobald sie mich entdeckt haben, dann hätte ich doch gar keine Zeit mehr, ihnen irgendetwas zu verraten, oder?« sagte Sophiechen. »Das stimmt«, sagte der Guri. »Warum sagst du dann aber, ich könnte es ihnen doch verraten?« Weil ich bis oben hin voll bin von Quark, Käse, Quatschkram, sagte der gute Riese. Wenn du dir alles anhörst, was ich sage, bekommst du bestimmt bald Ohrenschmerzen. Bitte, bitte, sag mir, was du bei uns im Dorf gemacht hast, bettelte Sophiechen. Ich schwöre, du kannst dich auf mich verlassen. Kannst du mir mal verraten, wie man einen Edelfant macht? Fragte der Guri. Wie kommst du denn darauf? Fragte Sophiechen. Ich wünsche mir so, so sehr einen Edelfant, auf dem ich reiten kann, sagte der Guri sehnsuchtsvoll. Ich würde ja so gerne einen schönen, dicken, großen Jumbo-Edelfanten haben, auf dem würde ich dann durch den schönen, dichten, großen Urwald reiten und den ganzen Tag schöne, dicke, rote Pfirsiche pflücken. Wo wir hier leben, das ist ein glutheißes, staubtrocknes, furchtbar unfruchtbares Land. Hier wächst nichts außer Kotzgurken. Ich würde gern woanders hingehen, wenn ich morgens auf meinem Edelfant steige, in den Urwald reite und dicke rote Pfirsiche pflücke. Diese seltsame Rede des Riesen ging Sophiechen zu Herzen. Eines Tages finden wir vielleicht einen Elefanten für dich, sagte sie, und schöne dicke rote Pfirsiche. Aber jetzt erzähl mir doch, was du in unserem Dorf gemacht hast. Wenn du wirklich wissen willst, was ich in eurem Dorf gemacht habe, sagte der Guri, ich habe in das Kinderzimmer einen Traum gepustet. Einen Traum gepustet? Fragte Sophiechen. Was meinst du damit? Ich bin der Traumriese, sagte der Guri. Wenn die anderen Riesen losbrausen, um menschliche Lebewesen zu fressen, schleiche ich mich still und leise woanders hin und puste Träume in die Zimmer, wo die Kinder schlafen. Schöne, bunte Träume, die den, der sie träumt, glücklich machen. Langsam, langsam, sagte Sophiechen. Und woher hast du diese Träume? Die sammel ich, sagte der Guri und zeigte dabei auf seine vielen, vielen Glasgefäße an den Wänden. Es gibt Millionen und Abermillionen. Aber sammeln kann man Träume doch gar nicht, sagte Sophiechen. Ein Traum ist doch nichts, was man irgendwie festhalten kann. Du verstehst eben nichts davon, sagte der Guri. Und darum erzähle ich dir auch lieber gar nichts darüber. Ach, bitte, bitte erzähl's mir doch, sagte Sophiechen. Ich verstehe es auch ganz bestimmt. Nun mach schon, bitte erzähl mir, wie du die Träume sammelst. Erzähl mir alles und alles und alles darüber. Da setzte sich der Guri schön gemütlich auf seinen Stuhl und schlug die Beine übereinander. Träume, begann er, sind etwas sehr Geheimnisvolles. Sie schweben durch die Lüfte wie kleine, hauchzarte Seifenschillerbläschen. Sie schweben hierhin und sie schweben dahin und suchen sich einen, der schläft. Kann man die zarten Seifenblasen sehen? Fragte Sophiechen. Zuerst sieht man gar nichts von ihnen. Und wie fängst du sie, wenn du sie nicht sehen kannst? Fragte Sophiechen. Oje, Mene, stöhnte der Guri. Da kommen wir jetzt aber auf die allergeheimsten Geheimnisse zu sprechen. Ich sage es auch nie, nie, nie jemanden weiter. Ich glaube, ich kann dir vertrauen, sagte der Guri. Mit geschlossenen Augen saß er eine Weile da und sagte nichts. Sophiechen wartete gespannt. Wenn so ein Traum, fing er an, bei Nacht durch die schwarze Finsternis fliegt, macht er dabei einen ganz, ganz schwachen Ton, ein zirrendes Schwirren oder ein schwirrendes Sirren. Dieses Sirren und Schwirren ist so zart und fein, dass kein menschliches Lebewesen es hören kann. Und du, kannst du das denn hören? Fragte Sophiechen. Der Guri zeigte auf seine ungeheuer großen Segelohren, mit denen er nun hin und her wedelte. Voller Stolz machte er dieses Kunststück vor, und das sah man an dem Lächeln in seinem Gesicht. Siehst du die hier? Fragte er. Die kann man gar nicht übersehen, sagte Sophiechen. Vielleicht findest du, sie sehen ziemlich verrückt aus, sagte der Guri. Aber du kannst mir glauben, das sind wirklich ganz außergewöhnliche Ohren. Über die darf man sich nicht lustig machen. Mach ich auch bestimmt nicht, sagte Sophiechen. Mit denen kann ich nämlich absolut alles hören und wenn es noch so wisperflüsterleise ist. Etwa auch Sachen, die ich nicht hören kann? Fragte Sophiechen. Gegen mich bist du auf beiden Ohren taub wie eine Taubnessel, rief der Guri. Du kannst ja nur die reinsten Donnerbumsknallkrachereien hören mit deinen niedlichen kleinen Ohrmüschelchen. Aber ich höre alles, auch die heimlichsten Flisper-Flüsper-Geräusche auf der Welt. Und was für welche zum Beispiel? Fragte Sophiechen. In deinem Heimatland zum Beispiel, sagte er, höre ich das Getrappel, wenn ein Marienkäfer auf einem Platz spazieren geht. Ehrlich? Fragte Sophiechen bass erstaunt. Und ob? Ich höre das Getrappel eines Marienkäfers sogar sehr laut, sagte der Guri. Wenn ein solches rotes Käferlein auf einem Blatt spazieren geht, dann klingt das in meinen Ohren wie das Stampfen und Trampeln, das die Riesen beim Rennen machen. Holter die Polter die Bumpf, holter die Polter die Bumpf. Donnerwetter, sagte Sophiechen. Und was kannst du noch hören? Ich kann die winzigen kleinen Ameisen hören, wie sie miteinander quisseln und quasseln, während sie auf dem Erdboden umeinander kribbeln und krabbeln. Die Ameisen kannst du reden hören? Jedes Wörtchen höre ich, sagte der Guri, obwohl ich die Ameisensprache nicht so ganz genau verstehen kann. Und was noch? Fragte Sophiechen. Manchmal, bei Nacht, wenn der Himmel wolkenlos klar ist, sagte der Guri, und wenn ich meine Ohren richtig drehe. Und bei diesen Worten klappte er seine riesigen Ohren so, dass sie mit der offenen Seite zur Höhlendecke zeigten. Also wenn ich sie so herumdrehe und die Nacht ganz still und klar ist, dann höre ich manchmal von weit, weit her eine leise Musik, die kommt von den Sternen am Himmel. Sophiechen fühlte, wie sie am ganzen Körper eine Gänsehaut bekam. Mucksmäuschenstill hockte sie da auf dem Tisch und wartete gespannt, was jetzt wohl kommen würde. »Letzte Nacht haben meine Ohren entdeckt, dass du mich vom Fenster aus beobachtet hast«, sagte der Guri. »Aber ich habe nicht das leiseste Geräusch gemacht«, sagte Sophiechen. »Ich habe gehört, wie dein Herz gepocht hat«, sagte der Guri. »Das dröhnte über die Straße wie eine dumpfe Trommel.« »Erzähl mir noch mehr«, sagte Sophiechen, »bitte.« »Ich kann auch die Pflanzen hören, die Kräuter und die Bäume.« »Können die denn reden?«, fragte Sophiechen. »Reden eigentlich nicht«, sagte der Guri, »aber sie geben Laute von sich. Wenn ich zum Beispiel eine schöne Blume pflücken will und am Stängel ziehe und rupfe, dann schreit die Blume. Ich kann hören, wie sie schreit, ganz deutlich höre ich sie schreien.« »Ist das wahr?«, fragte Sophiechen, »wie schrecklich.« »Doch, sie schreit genauso, wie du schreien würdest, wenn jemand dir den rechten Arm ausreißt.« »Meinst du das wirklich ernst?«, fragte Sophiechen. »Glaubst du etwa, ich vergackeier dich?« »Das kann man aber wirklich kaum glauben.« »Also gut, dann sage ich eben gar nichts mehr«, sagte der Guri gekränkt. »Ich will doch kein Lügenbeutel genannt werden.« »Nein, nein, nein, von mir wirst du gar nichts genannt«, rief Sophiechen. »Ich glaub dir doch wirklich und ehrlich, bitte, bitte, erzähl mir weiter.« Der Guri warf ihr einen langen, strengen Blick zu. Sophiechen schaute ihm geradeaus in die Augen und sagte leise, »Ich glaube dir.« Sie merkte, dass sie ihn beleidigt hatte. »Dich würde ich niemals belügen«, sagte er. »Das weiß ich doch«, sagte Sophiechen, »aber du musst mich auch verstehen, wenn man solche merkwürdigen Dinge zum ersten Mal hört, kann man sie einfach nicht so ohne weiteres glauben.« »Das verstehe ich schon«, sagte der Guri. »Dann verzeih mir bitte und erzähl weiter«, sagte sie. Nach einer kleinen Pause setzte er seine Erzählung fort. »Bei den Bäumen ist es genauso wie bei den Blumen. Wenn ich mit der Axt in den Stamm eines großen Baumes hineinhacke, dann höre ich einen schrecklichen Ton, der aus dem tiefsten Kern des Baumes hervordringt.« »Was für ein Ton?«, fragte Sophiechen. »Es klingt wie Seufzen oder Stöhnen«, sagte der gute Riese. »Es hört sich so an wie das Ächzen und Stöhnen eines alten Mannes, der mit dem Tode ringt.« Hier verfiel der gute Riese in Schweigen und in der Höhle herrschte tiefste Stille. Dann fuhr er fort. »Die Bäume sind lebendig wie du und ich. Sie wachsen und welken, sie grünen und blühen. Wie die Tiere und die Menschen sind auch die Bäume lebendig gewesen und haben ihre Gefühle. Und nicht nur die Bäume, sondern alle Pflanzen.« Jetzt saß er ganz aufrecht auf seinem Stuhl und hielt die gefalteten Hände hoch. Sein Gesicht strahlte und seine Augen leuchteten wie Sterne. »Was ich höre, sind so wunderschöne und auch so schreckliche Töne«, sagte er. »Einige davon würdest du selber nie im Leben hören wollen, aber einige sind wie die schönste Musik.« Während er an diese geheimnisvollen Dinge dachte, schien er wie verzaubert und verwandelt. Sein Gesicht leuchtete freundlich und warm, weil schöne Gefühle ihn erfüllten. »Erzähl mir noch mehr darüber«, sagte Sophiechen sanft. »Du müsstest unbedingt mal die kleinen Mäuschen reden hören«, sagte er. »Ohne Pause reden die kleinen Mäuschen miteinander, und ich höre ihre Stimmen so laut wie meine eigene Stimme.« »Und worüber sprechen die?«, fragte Sophiechen. »Das wissen nur die Mäuschen selber«, sagte er. »Auch die Spinnen sind dauernd am Reden. Ob du es glaubst oder nicht, aber die Spinnen sind fürchterliche Quasseltanten. Und wenn die ihre Spinnweben bauen, singen sie dabei. Und zwar singen sie schöner als Nachtigallen.« »Und was kannst du sonst noch hören?«, fragte Sophiechen. »Die Raupen, das sind die größten Klatschbasen, die es gibt«, sagte der Guri. »Und worüber reden die?« »Die streiten sich ewig, wer wohl mal der schönste Flatterling von ihnen wird. Sie reden über nichts anderes.« »Obwohl jetzt gerade ein Traum hier durch die Höhle fliegt«, wollte Sophiechen wissen. Der Guri verdrehte seine großen Ohren in alle Richtungen und lauschte angestrengt. Schließlich schüttelte er den Kopf. »Zurzeit ist hier kein Traum unterwegs«, sagte er. Bis auf die Gläser, da sind natürlich viele drin. Wenn ich Träume fangen will, gehe ich an eine ganz bestimmte Stelle, denn ins Riesenland verirren sich die Träume nur selten. Und wie fängst du die Träume? Genauso wie man Flatterlinge fängt, antwortete der Guri, mit einem Netz. Er stand auf und ging quer durch eine Höhle, durch die Höhle in eine Ecke, wo eine Stange an der Wand lehnte. Die Stange war ungefähr 10 Meter lang und hatte am Ende ein Netz. »Das ist mein Traumfänger«, sagte er und hielt die Stange in der Hand. »Jeden Morgen ziehe ich los und hole neue Träume, die ich in meine Gläser einmache.« Aber urplötzlich schien das Thema ihn überhaupt nicht mehr zu interessieren. »Ich krieg einen Wahnsinnshunger«, sagte er. »Wir müssen etwas essen. Sofortissimo.« Ende des 7. Kapitelchens.